marschiere geradewegs über Hügel und Klippen, steinig und schwer. So ist das Leben, mein Blick ist gesenkt, nachdenklich, wie ich halt bin. Ständig auf der Suche nach dem Glück, es macht keinen Sinn. Ich gehe morgens auf und frag mich, was der Tag mir wohl bringt. Ich bin mega verliebt, sie weiß nicht Bescheid. Wie kann ich's ihr nur sagen? Ich weiß nicht mal, wie sie heißt. Nur eins, dass ein Blick von ihr reicht, weil mir gar bei der Atem stehen bleibt. Ich habe es nicht leicht, habe nur Pech, sehe alles schlecht. Ein Scheißleben zwischen Müll und Dreck. Ich häng nur rum, so soll es nicht bleiben. Ich komm von der Arbeit und lass den Rest des Tages verstreichen. Manchmal geht es mir nicht gut, so oft hab ich alles verflucht. Zwischen Hoffen und Bann, alles wird gut. Das sind Zeilen wie aus Tagebuch. Manchmal geht es mir nicht gut, so oft hab ich alles verflucht. Doch ich weiß, alles wird gut. Das sind Zeilen wie aus Tagebuch. Steh ich vor dem Fenster und draußen ist es kalt, der Regen rasselt gegen die Scheibe. Mein erster Gedanke, wo ist meine Liebe hin? Wann ist es soweit, dass der Frieden auf Erden besteht? Bleib ich gerne denn grad vor, was wär, wenn ich nicht dieser Brain wär? Nein, lieber nicht, Liebe zur Musik ist wichtiger. Blick und verzweifelt, glaub ich umher. Falsche Freunde machen mir das Leben schwer. 2010, was für ein Jahr. Zu viel ist passiert, dass ich nicht alles aufschreibe. Nur was eigentlich schon jeder weiß. Tante und Bray, warum Umschlag war ein letzter Gang. Jeder meine Fans, ich bin immer für euch da und bleibe hier stehen. Manchmal geht es mir nicht gut, so oft hab ich alles verflucht. Zwischen Hoffen und Bann, alles wird gut. Das sind Zeilen wie aus dem Tagebuch. Manchmal geht es mir nicht gut, so oft hab ich alles verflucht. Doch ich weiß, alles wird gut, das sind Zeiten wie aus dem Tagebuch. Irgendwann geht es bergauf, die Zeiten werden kommen, wo ich nicht brauch, dass der Himmel jeder weint. Die Sonne immer scheint, die Musik gibt mir Halt und die Kraft, den ganzen Scheiß hier überstehen. 2011, starke ich durch, das Blatt wird sich wenden. Ich lass mich nie wieder von Scheiße blenden, nie mehr sinnlose Zeit verschwenden. Manchmal geht es mir nicht gut, so oft hab ich alles verflucht. Zwischen Hoffen und Bann, alles wird gut. Das sind Zeilen wie aus dem Tagebuch. Manchmal geht es mir nicht gut, so oft hab ich alles verflucht. Doch ich weiß, alles wird gut. Das sind Zeilen wie aus dem Tagebuch.